Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Ostern ist vorbei und weiter geht die Eierei. Die sogenannte zivilisierte westliche Welt hat keine Antworten auf die Frage, wie wir zu einer friedlichen Welt kommen. Keine für Libyen, Syrien, Palästina, Israel, Afghanistan und die vielen anderen von unserer Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr wahrgenommenen Kriege. Unsere Waffen waren, sind und bleiben ein Exportschlager. Leider lässt sich mit Frieden kein Geld verdienen. Menschen gibt es eh schon zu viele und das bedroht unseren Luxus. Apropos Luxus. Da fällt mir doch gleich die Hochzeit von William und Kate ein. Um die Hochzeit auszurichten, werden im Vereinten Königreich den Ärmsten der Armen Sozialleistungen gestrichen. Eine Hochzeit ist ja an sich eine rein private Angelegenheit, aber in einem Inselstaat ist ja quasi jeder mit jedem verwandt. So ist es dann auch gerechtfertigt, wenn alle zusammenlegen, um eine Hochzeit auszurichten. Unter dem ganzen Glamour vom British Empire verliert Fukushima seinen strahlenden Glanz in den Medien, obwohl sich dort an der Lage nichts geändert hat. Bei uns im Lande wird es still in der Atomdebatte. Die Zustimmung aus der Bevölkerung zur Terrorabwehr der Bundeswehr im Ausland ist nicht mehr existent und der Regierung droht ein neues politisches Fukushima. Um den politischen Super-GAU abzuwenden, hat das BKA in Nordrhein-Westfalen Amtshilfe geleistet und fix 3 Terroristen aus dem Hut gezaubert. Bin Laden und Co. sichern sozusagen eine Regierung vor dem totalen Machtverlust, die gegen ihre Interessen kämpft. Einfach unglaublich. Außenpolitisch wirkt Deutschland ja schon länger durch den Wind und nicht mehr ernst zu nehmen. Da hilft auch keine Westerwelle, die zur Eröffnung einer Ausstellung mit Werken des jüngst verhafteten chinesischen Künstlers in Berlin in einem aufgeblasenen Kinderplanschbecken Made in China, in dem sich kein Wasser befindet, versucht einen Tsunami auszulösen. Das ist in etwa so, wie wenn in Deutschland ein Sack Kartoffeln umfällt. Keiner in China wird es erfahren und keinen interessieren, denn dort isst man traditionell Reis. Die Kultur und Kunst unserer Aufklärung findet allerdings dort am Platz des himmlischen Friedens statt. Obwohl wir die so dringend selber benötigen. Vor allem unsere Politiker hätten da dringend ein Bildungspaket nötig. Denn wenn sie dem Bürger über etwas aufklären wollen, versteht letzterer eh nur Chinesisch. Damit auch künftige Generationen die Politik nicht verstehen, wird Deutsch auch weiterhin für das Volk als Sprache im Grundgesetz vorgeschrieben. Wer Chinesisch lernt, gilt als staatsgefährdendes Element und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Genau wie die Demonstranten vom 1. Mai. Mit einer welken Nelke im Knopfloch von meinem alten Kampfanzug, weil ich die verstaubte Plasternelke aus der guten alten DDR einfach nicht wiederfinden konnte, verbleibe ich mit einer Schüssel Erbsensuppe in der Hand. Bis zur nächsten Woche. Euer Franz 10 Bier. Das war mit 10 Bier durch die Woche. Präsentiert von der Parkbank. Parkbank, kein Konto bei Hartz IV. Kommt zu uns mit ein paar Bier. Prost! Parkbank, überall und nah, immer für den Kunden da. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Nightpage Media. Mit freundlicher Unterstützung der Agentur für Pressekommunikation in Uchte.